Lied des Speichelleckers. Meine Seele kommt in Aufruhr, alles in mir revoltiert, wenn ich einen Menschen sehe, der mit Recht von jedermann gemieden wird. Er hat es sich selber zuzuschreiben, dass er nicht mehr da ist für die Stadt. Soll ich mit ihm auf dem Grußfuß bleiben, den die Obrigkeit gezeichnet hat? Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Mir nicht möglich. Was er immer auch getrieben, darauf kommt es gar nicht an. Er ist oben nicht gut angeschrieben, damit ist er für mich abgetan. Jedes andere Gefühl hat da zu schweigen, er ist oben unbequem. Soll ich mich in seiner Nähe zeigen? Soll man von mir sagen, er sprach auch mit dem? Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Mir nicht möglich. Warum hat er sich's verdorben? Hätte er besser aufgepasst. Solch ein schlechter Ruf ist schnell erworben. Und dann ist man eben oben dann verhasst. Nein, wer meinen guten Herrn beleidigt, wer ihm frech die Stirne bot, soll man von mir sagen, ich hab den verteidigt? Soll man von mir sagen, ich bin rot? Nein, das ist mir nicht möglich. Nein. Das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Mir nicht möglich.